gegen Sklavenmoral. Selbstgefällig grinsend und banal. Blonde Bestien sollen vernichtet werden. Die letzten Arier in Knechtschaft sterben. Vergiftet das Blut in Ehrlusttaten. Verkommen zu bornierten Missratenen. Nur noch Schatten unserer selbst. Bis zur Unkenntlichkeit entstellt. So das letzte deutsche Blut versiegt. Die alte Eiche rauscht ihr klagelig. Wind trägt sanft die kalten Tränen fort, hin zum Grabe der Deutschen.